Komm ich morgen zur Arbeit, warte da so ein hohes Tier. Das ist der Herr Direktor und der brüllt wie ein Stier. Sie verdammter Penner, was soll ich mit ihm noch machen? Und die Kollegen stehen dabei und halten sich den Mund voll an. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, wir sind in Ordnung, Chef, alles klar. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, wir sind in Ordnung, Chef, alles klar. Dann drückt ihr mir den Besen in die Hand und brüllt sich doch aus Team. Dann schreit mich die Fenster auch noch an, ich soll mich gefälligst ein bisschen bewegen. Ich steh da, die Pause in der Tasche. Und die Kollegen grinsen, guck nicht mal auf die Flasche. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, in Orange, alles klar. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, in Orange, alles klar. Doch ist es dann um 5, hat er nichts zu lachen mehr. Zu seiner Alten, der ist genauso fett wie er. Und zu Haus bei seiner Alten, da hat er nix zu sagen. Er rennt in den großen Rumpf und wäscht den dicken Wagen. Ja, Hilde, gibt klar, Hilde, jawohl, Hilde, da wird gemacht. Aber klar, Hilde, natürlich, Hilde, hier, da wird gemacht. Na ja, Chef.